Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. So, mein Name ist Stefan, aka EBCC. Mit bei mir ist der Tim, auch bekannt als @SirSimbel. Hallo Tim. Ja, hi Ebi. Ich freue mich heute Abend. Das erste Mal Premiere. Ja, herzlich willkommen im Krähennest. Du bist bei mir, weil wir auf ein bestimmtes Thema zukommen wollen, und zwar zur FlauschCon. Aber bevor wir damit loslegen, erzähl mal ein bisschen was zu dir, wer du bist und was du so bei den Piraten machst. Ja, Piraten, das ist jetzt ein Thema, was mich seit drei Jahren beschäftigt. Ich komme aus Bornheim, das ist in Nordrhein-Westfalen und liegt im schönen Vorgebirge. Das ist Köln-Bonner Bucht, also im Norden von Bonn. Eine sehr schöne Gegend, in der ich meine Heimat gefunden habe als ehemaliger Kölner. Und ja, ich kam aus einem Schwedenurlaub zurück und hatte gelesen, dass es dort eine wunderbare Partei gibt. Und dann war ich in Bonn auf dem Stammtisch und habe meinen Mitgliedsantrag abgegeben. Und seitdem bin ich Pirat. Pirat, wie sieht denn deine piratige Karriere so aus? Gibt's da was Besonderes? Ja, 2009 war ja Bundestagswahl und ich habe, nachdem ich in Bonn eine Crew mit dem Namen Trollönen gegründet habe, dann beschlossen, in Bornheim Direktkandidat zu sein. Man hat mich und mir das Vertrauen ausgesprochen und gegen Norbert Röttgen von der CDU hatte ich natürlich keine Chance. Trotzdem haben wir 1,5% damals gehabt. Ja. Schon mal ein kleiner Teilerfolg. Ja, Glückwunsch, da kann man ja nicht meckern. War bestimmt auch viel Arbeit, der Wahlkampf. Ja, das war's. Sehr wohl. Zumal ich in Bornheim mehr oder weniger zu Wahlkampfzeiten der einzige Pirat war, der nicht in Urlaub war. Und so stand ich dann vor dem Edeka alleine und musste mich dann gegen die anderen Parteien, die dort auch ihre Ständchen hatten, beweisen, belächelt. Ja, mittlerweile werde ich weniger belächelt, sondern ach, der Pirat ist eigentlich so das, was mir entgegengerufen wird, wenn ich durch Bornheim fahre. Ah, okay, also mittlerweile nimmt man dich auch etwas ernster. Ja, so schaut's aus. Ja, prima. Dann können wir ja mal, die letzten Wochen war ja durchaus einiges los, mitunter auch die FlauschCon in Essen und du warst dort, richtig? Ja, ich hatte das Vergnügen und zwar sind wir, also meine Freundin und ihre Tochter am 8. September, am Samstag um 11 Uhr von Bornheim aus gestartet mit dem Zug und so gegen 14.30 Uhr waren wir dann in Bielefeld und waren geflasht, als wir dann in dieses Kulturzentrum kamen und gesehen haben, was dort alles aufgebaut war, wie flauschig und wie chillig die ganze Atmosphäre war. Ich habe das ein oder andere Video bis jetzt gesehen und hat mich schon sehr beeindruckt. Wäre ich, glaube ich, auch gern dabei gewesen. Von der FlauschCon selbst, wie hast du da erfahren? Ja, das war im Prinzip in Essen. Zwei Wochen zuvor gab es ja auch ein Barcamp zur Bundestagswahl. Stand ja auch in Spiegel Online, Zeit Online. Die Piraten üben Bundestagswahl und ich habe dort das Vergnügen gehabt, die Crew kennenzulernen, die die FlauschCon organisiert haben und Resümee war eigentlich dort in Essen, wir brauchen unbedingt etwas, sowas wie eine Piretikette, also eine neue Umgangsform, wie sich Piraten in der Kommunikation üben und eigentlich hatte ich gar nicht geplant, dorthin zu fahren, aber es ergab sich dann, dass ich dort dann mit von der Partie sein durfte. Aha. Wenn man jetzt von der FlauschCon hört und so ein bisschen weiß, um was es da geht, dann hast du dich ja entschieden, du möchtest da hinfahren. Gab es da für dich besondere Gründe, dass du daran teilgenommen hast? Also Kommunikation und Kommunikationspsychologie oder gewaltfreie Kommunikation ist so ein Steckenpferd von mir. Und ich habe sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld gemerkt, wie wichtig es ist, sich mal ganz bewusst mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Vielen Leuten gehen ja da die Nackenhaare hoch, wenn sie sagen, oh, jetzt hast du wieder einen Rhetorikkurs und du lernst etwas über Rhetorik und Kommunikation und Kommunikationspsychologie. Für mich ist es aber von ganz großer Bedeutung, wer sich mal mit dem Thema gewaltfreie Kommunikation auseinandergesetzt hat, der wird schnell merken, dass die Ursprünge durchaus in politischer Arbeit liegen. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht zu sehr ausholen zu diesem Thema, aber geübt hat das jemand, der sich mit Palästinensern und Israelis beschäftigt hat oder einfach den Wunsch hatte, diese doch sehr konfliktreichen Personen wieder an einen Tisch zu führen. Okay. Und die FlauschCon, jetzt höre ich da raus, du bist da durchaus schon erfahren, was diese ganze Thematik betrifft. Gab es da für dich so ein Erlebnis, so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, jo? Ein Aha-Erlebnis. Lass mich eine Sekunde überlegen. Ich bin gekommen, als der Johannes und die Marina ihre Erzfeindschaft für eine Woche beendet haben, mit einer wirklich theaterreifen Vorstellung. Ich habe sie ja gefilmt und auf YouTube eingestellt und da habe ich irgendwie gesagt, wow, nur so kann man das darstellen und nur so kann man die Menschen dafür begeistern. Oh, das habe ich auch gesehen. Dann habe ich sogar dein Video gesehen. Wenn du magst, darfst du gerne für deinen Kanal kurz Werbung machen. Ja, ich mache Videopodcasts auf meinem Kanal eSymbol. Ich werde das vielleicht demnächst nochmal umbenennen, aber zurzeit E und dann Symbol. Buchstabiere E-S-I-M-B-E-L und da werden sich noch einige andere Podcasts demnächst befinden und ja, ich lade jeden ein, dort nicht nur vorbeizuschauen, sondern das Video zu bewerten, zu kommentieren, damit da ein bisschen Traffic kommt. Okay. FlauschCon. Da steckt der Begriff Flausch ja schon drin. Man hat so den Eindruck, ich sage jetzt Mann, dass dieses Wort Flausch durchaus auch negativ gesehen wird. Was glaubst du, warum ist das bei den Piraten so? Ja, Begrifflichkeiten, das ist ja so eine Sache. Wir nennen uns Piraten. Als ich vor dem Edeka gestanden habe, habe ich auch immer erklären müssen, das ist ja nur ein Wort. Ich habe mit Piraten der Landesfraktion, also die 20 Piraten, auch so einen kleinen Schlagabtausch gehabt. Da waren auch einige dabei, die haben gesagt, Flausch und FlauschCon, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ich habe einfach mal gesagt, ich schicke euch Liebe und Kraft. Und da konnten die auch überhaupt nichts mit anfangen. Da habe ich es mal auf Italienisch versucht mit Amore und Forza. Und das hört sich schon wieder ganz anders an. Also Leute, stört euch bitte nicht an Begrifflichkeiten. Es ist nun mal jetzt etabliert und ich bin schwer dafür, dass das auch bei diesem Wort bleibt. Also du meinst, das liegt einfach nur am Wort und dass viele einfach nicht verstanden haben, was dahinter steckt. Ganz genau. Ah, okay. Die FlauschCon hatte ja ein Ziel und dieses Ziel, glaubst du, dass man es erreicht hat und dass es jetzt etwas verändert? Also die 120, 150 Piraten, die da waren, die waren, denke ich, sehr angetan Und was wir jetzt massiv, ja, was wir mit Geduld und ja, einfach höfliche Hartnäckigkeit versuchen, ist das, was wir dort erlebt zu haben, weiterzugeben, zu multiplizieren, und vielleicht schaffen wir es ja, diese Form der Kommunikation, diese Form des miteinander Umgehens, des Shitstops oder des Flauschstorms zu erreichen. Wäre ja eine schöne Sache. Und noch schöner, wenn natürlich auch alle Teilnehmer das so als Auftrag verstanden haben und dann dementsprechend auch als Multiplikatoren unterwegs wären. Du selbst, machst du das? Ich versuche es. Ich habe durchaus nach der FlauschCon auch noch so einige Shitstorms selber ausgelöst. Aber auch, sag mal, motiviert durch einen Beitrag von der Lena, wo es um Gefühle ging, und man sollte da, ich selber ein sehr gefühlsvoller Mensch bin, schon vorsichtig mit umgehen und eigentlich lieber im stillen Kämmerlein ausüben, aber manchmal ist es halt so und dann kommt es halt raus, aber ich denke, wenn man es bis zum Ende durchdiskutiert und sich am Ende vielleicht auch für den einen oder anderen Ausrutscher entschuldigt, dann kann man da auch mehr erreichen, als wenn man immer nur leise im stillen Kämmerlein agiert. Ja, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Also jetzt haben wir nach der FlauschCon, und glaubst du schon, irgendwelche Veränderungen zu erkennen? Gibt es schon irgendwelche Initiativen? Also in der Außenwirkung, glaube ich, gibt es noch nicht so viele Erfolge. Ich habe heute den Printartikel in der Zeit gelesen, Seite 3 im Politikteil, SOS. Dort wird von der Journalistin ganz klar unsere Schwächen in der Außendarstellung skizziert, und da stimme ich voll überein. Aber was wir jetzt in der nächsten Zeit versuchen müssen, ist einfach das, was wir in der FlauschCon gelernt haben, auch nach außen zu transportieren. Und ein gutes Beispiel ist jetzt die Woche der politischen Arbeit, die Marina heute mit Sudden Grey auch vorgestellt hat in Krähennest. Und ich wünsche den beiden viel Erfolg dabei. Ich werde sie auf jeden Fall unterstützen, wo ich kann. Und das sollte uns auf jeden Fall ermutigen, in der Richtung weiterzumachen. Ja, das stimmt. Das ist auch eins der Dinge, die ich so erkannt habe. Die Woche der politischen Arbeit, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es gibt dazu auch einen Hashtag. Der Hashtag ist NoFooWeek. Und in dieser Woche soll einfach mal politisch gearbeitet werden, völlig losgelöst von allem anderen drumherum. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Du selbst machst mit? Ja, ich habe also auf scoop.it auch eine kleine Ecke eingerichtet schon, und ich werde das auch twittern, wer mir folgen will, Sir Symbol, und ich denke, man wird an dem Thema nicht vorbeikommen die nächsten Tage. Glaube ich auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, was dabei rauskommt. So, zum Abschluss, FlauschCon. FlauschCon 1 war das ja. In der Hoffnung, dass es eine FlauschCon 2 2012 geben wird. Was glaubst du, gibt's das? Ja, ich bin schwer optimistisch. Ist ja meine Grundeinstellung. Und ich würde mir sogar wünschen, dass ich da eine nicht ganz unwesentliche Rolle dabei spiele. Also richtig mit organisieren, meinst du? Ja, ich würde mir sogar wünschen, dass das das nächste Mal mehr so ein Festival-Charakter bekommt, dass wir nicht nur Barcamp-Charakter haben, sondern dass wir vielleicht auch mit Musik und so ein bisschen, ja, Woodstock wäre jetzt zu viel des Guten, aber einfach, dass wir eine richtig gute Party haben das nächste Mal, was wir beim letzten Mal in Bielefeld sowieso schon hatten. Dann werde ich versuchen, auch dabei zu sein. Das, was ich gehört habe, hat mir sehr gut gefallen, und ich habe es bereut, nicht dabei gewesen zu sein. Ja, soweit zusammengefasst. Noch was? Hast du noch was zu ergänzen? Piraten weitermachen und wir rocken das jetzt, Bundestagswahl. Ich werde nicht kandidieren, höchstens als Direktkandidat in Bornheim. Leute, bewerbt euch, aber denkt auch daran, wir brauchen nicht zu viele Bewerber. Guckt euch bitte eure Gegenkandidaten an und wenn ihr keine Chance habt, lasst es einfach sein. Wir haben genug Leute, die wirklich, wirklich gut sind. Gebt dem bitte die Chance und den Vorrang. Alles klar. Gut, Tim, dann danke ich dir fürs Dasein im Krähennest und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Sehr gerne und einen wunderschönen Abend. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Intro und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.